Nero. Black. Aswad. Noir. 검정색. Siach. Schwarz. Schwarz auf Schwarz. Ein Feature von Grace Yoon. Schwarz. Schwarz ist sehr alt. Schwarz ist das Ende von allem. Aber schwarz war auch der Anfang von allem. Schwarz ist also die Vergangenheit und schwarz ist aber auch die Zukunft. Und die Farben, das Weiße, all das dazwischen ist nur dazwischen. Und vorher und nachher ist schwarz. Lutz Oldemeyer, Kunsthistoriker. An Lina. Liebchen, kommen diese Lieder jemals wieder dir zur Hand? Sitze beim Klaviere nieder, wo der Freund sonst bei dir stand. Lass die Saiten rasch erklingen und dann sieh ins Buch hinein. Nur nicht lesen, immer singen und ein jedes Blatt ist dein. Ach, wie traurig sieht in Lettern schwarz auf weiß das Lied mich an, das aus deinem Mund vergöttern, das ein Herz zerreißen kann. Johann Wolfgang Goethe. Alles kommt aus dem Schwarz und verliert sich im Weiß. Das ist ein Zitat eines französischen Mathematikers. Louis Bertrand Castel heißt er. Der hat 1749 eine Analyse der Farben geschrieben. Thomas Honeckel, Autor und Regisseur. Pierre Soulages, dieser französische Maler, sagt auch, am Anfang war das Schwarz. Wir kommen aus dem Schwarz, also bildlich gesprochen, wir kommen aus dem Mutterbauch, wo es dunkel ist und dann gibt es die Geburt und wir sehen zum ersten Mal das Licht. Die ersten Malereien waren ja auch mit Kohle in Höhlen vor vielen, vielen tausend Jahren. Also die ersten beiden Farben waren schwarz, eben die Kohle, wenn man Feuer verbrannt hat, und weiß, der Kalk, was sich die Leute ja oft ins Gesicht geschmiert haben. Wir kommen aus dem Schwarz, aber irgendwann landen wir im Weiß, wieder in der Transzendenz, kann man auch sagen. Leute, die Nahtoderfahrungen gehabt haben, die berichten ja davon, es sei sehr hell geworden. Im Jahr 1981 wurde für die Kunsthalle Düsseldorf eine Ausstellung konzipiert, die sich mit dem Thema Schwarz befasste. Und Joseph Beuys konzipierte für diese Ausstellung eine permanente Installation, die heute noch in der Kunsthalle zu sehen ist. Magdalena Holzhey, Kuratorin an der Kunsthalle Düsseldorf. In der Ausstellung Schwarz wurde eine Parallele hergestellt, die eigentlich auch sehr offensichtlich ist, nämlich die Parallele zwischen Beuys' schwarzem Loch und dem schwarzen Quadrat von Kasimir Malevich, dieser berühmten Ikone von 1915, das schwarze Quadrat auf weißem Grund. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Boris Groys, der das schwarze Quadrat als ein transzendentes Bild beschreibt. Gegenstand der Anschauung ist für Malevich das absolute Nichts, das mit der kosmischen Urmaterie zusammenfällt oder anders gesagt mit der reinen Potentialität jeglicher möglicher Existenz. Man könnte sagen, sowohl für Malevich wie auch für Beuys konnte die Begegnung mit diesem Nichts, mit der reinen Potentialität, den Menschen zur Begegnung mit sich selbst bringen und im besten Falle auch zu einer Art von Bewusstseinsveränderung. Und interessant wiederum, dass Beuys in seinem Loch die Idee eines solchen Veränderungs-, eines solchen Transformationsvorganges unmittelbar, nämlich auch materiell umsetzt. Denn ganz konkret liegt dem schwarzen Loch ein Ofenrohr zugrunde. Und das Rohr ist natürlich eine materielle Basis, denn es bedingt das Ruß und es bedingt die Schwärze durch einen Transformationsvorgang, nämlich den Vorgang des Verbrennens, der wiederum Wärme erzeugt. Dieses schwarze Loch ist für Beuys auch, das ist ganz interessant, eine Metapher gewesen. Und zwar eine Metapher für einen Entstehungsprozess an sich. Die Farbe Schwarz, das ist der große Eroberungszug der Moderne. Also die moderne Kunst hat einfach das Schwarze entdeckt. In Adornos ästhetischer Theorie heißt es, Um inmitten des Äußersten und Finstersten der Realität zu bestehen, müssen die Kunstwerke, die sich nicht als Zuspruch verkaufen wollen, jenem sich gleichmachen. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz. Viel zeitgenössische Produktion disqualifiziert sich dadurch, dass sie davon keine Notiz nimmt, etwa kindlich der Farben sich freut. Das Ideal des Schwarzen ist inhaltlich einer der tiefsten Impulse von Abstraktion. Was am Postulat des Verdunkelten vom ästhetischen Hedonismus als Perversion verdammt wird, dass die finstersten Momente der Kunst etwas wie Lust bereiten sollen, ist nichts anderes, als dass Kunst und ein richtiges Bewusstsein von ihr Glück einzig noch in der Fähigkeit des Standhaltens finden. Theodor W. Adorno. Beim schwarzen Quadrat ist es so, man kann es als schwarze Figur sehen auf einem hellen Hintergrund. Man kann es aber auch als Loch sehen, als Abgrund, sodass man durch das schwarzen Grund hindurch sieht auf eine andere Welt. Und damit hat Malevich durchaus gespielt. Bernhard Waldenfels, Philosoph. Wann ist der Hintergrund nur ein Hintergrund, wann wird daraus ein Abgrund? Und das andere wäre ein Maler, Ed Reinhardt, die Black Paintings, die ja auch ein Grenzfall sind. Wenn man genau hinschaut, es ist nicht einfach schlicht schwarz, sondern es gibt Schattierungen. Und das andere ist, wenn das Licht darauf fällt, schimmert auch schwarz. Es entwickelt einen Glanz, wie übrigens die Kohle. Die Kohle kann funkeln, richtig, wie wenn Licht drauf fällt. Es ist nicht ein stumpfes Schwarz nur, sondern etwas, das sogar ganz nah an elementaren Erfahrungen wird. Es werde Licht aus dem Buch Genesis. Wenn das Schwarz funkelt, dann wird das Licht wie ein Wunder, dass da dann trotzdem ein Licht auftritt. Und denke ich, beide Maler, ich habe diese beiden gewählt, die das Schwarz genommen haben, aber doch um an Grenzerfahrungen zu zeigen, was Besonderes darin ist, dass plötzlich Licht oder Farben auftreten. Die schwarzen Quadrate von Malevich, die sind uns heute sehr absolut in Erinnerung. Wir sehen die im inneren Auge als vollkommen rechtwinklige, schwarze, opake Flächen. So waren die nicht angelegt. Petra Kraus, Ausstellungsorganisatorin beim Deutschen Theatermuseum. Die liegen leicht versetzt in ihren Bildern, die sind nicht rechtwinklig, die sind nicht komplett ausgemalt. Die Technik ist lasierend, also leicht strichelnd aufgetragen. Sie lassen Durchblicke, Einblicke zu und sie sitzen auch nicht komplett im Bildmittelpunkt oder füllen den Träger komplett aus. Es ist eine Idee, eine Ikone davon in unserer Bilderinnerung geblieben. Und das ist durchaus eine der Absichten von Malevich, indem er das erste schwarze Viereck ja unter anderem auch wie eine Ikone in einen Ausstellungsraum platziert und ihr einen heiligen Beinamen gibt, den heiligen Knaben sie quasi nennt, als Verkörperung einer perfekten Bildidee, ist es zum einen eine Provokation im Russland, im vorrevolutionären Russland, in dem die Religion natürlich eine große Rolle gespielt hatte, um hier einen Abstraktionspunkt zu setzen, eine Konfrontation, ein Gegenüber zu setzen. Und zum anderen beschäftigt ihn aber auch die Theorie oder die Vorstellung des Absoluten, wie es sich in der Farbe Schwarz ausdrückt. Eine Farbe, die dann entsteht, wenn man die Substanz aller Pigmente zusammenmischt und sich der Ton dadurch völlig verdunkelt und die einzelnen leuchtenden Farben nicht mehr zum Leuchten kommen, weil ihr Licht komplett absorbiert wird im Bild. Also die komplette Verdichtung quasi zeigt sich bei Malevich an. Es ergibt einen wunderbaren Vorläufer des schwarzen Quadrats aus dem 17. Jahrhundert. Der Renaissance-Universalgelehrte und Arzt Robert Flatt hat in seiner Geschichte des Makrokosmos die Prima Materia, die Urmaterie, den Zustand der Materie vor dem ersten Akt der Schöpfung, könnte man sagen, als ein schwarzes Quadrat dargestellt, das im Inneren belebt ist von Strukturen, von wolkigen Strukturen. Wenn man genau hinschaut, so als würde sich das Licht quasi gerade anfangen zu materialisieren. Und er schreibt an den Rand dieses Quadrats, an alle vier Seiten, schreibt er et sic in infinitum, also so ins Unendliche oder von Unendlichkeit zu Unendlichkeit. Kommentiert das auch in dieser Geschichte des Makrokosmos, indem er die Frage stellt, was denn vor der Schöpfung war. Er beantwortet diese Frage nicht, sondern er stellt sie eben nur und stellt das dadurch die abstrakteste Form, die man sich tatsächlich vorstellen kann, nämlich ein schwarzes Quadrat. Es gibt Tage, wo ich zögere, was Schwarzes anzuziehen, weil mich das so verfolgt, dieses Kindheitsgefühl, dass das der Tod ist. Und wenn ich schwarz rumlaufe, dass ich an dem Tage irgendwie, dass mir was zustößt. Hannes Schmidt, Autor. Auch wenn man sagt, schwarzer Humor, auf den ich total stehe, das ist ja aber nichts anderes als, wieso gibt es einen schwarzen Humor, weil man den Tod verdrängt. Im Angesicht des Todes und des sicheren Endes lachen, am Abgrund lachen, eine Möglichkeit finden, damit klarzukommen. Die Leute verbinden natürlich immer mit Schwarz natürlich Tod, Traurigkeit, das Nix. Im alten Ägypten symbolisierte Schwarz den Tod, aber auch das Leben. Denn der schwarze Schlamm des überschwemmenden Nils brachte Fruchtbarkeit. Der auferstandene Gott Osiris wurde mit schwarzer Haut dargestellt. Schwarz umgibt die Schrecken und die Schönheiten der Unterwelt und ihre dunklen Bezirke der Heilung und Initiation. Dass man ihn glaubt. Mir ist es klar geworden, dass der Schatten, der richtige Schatten, den gibt es eben in den Mittelmeerländern stärker als in den nordischen Ländern. Maria Gazzetti, Literaturwissenschaftlerin. Weil der Kontrast zwischen Licht, da wo die Sonne drauf fällt im Sommer, das gleißende Licht von der Sonne, und dann hat man eine Fassade voll beleuchtet und ein Fenster, was auf ist, und das ist tief, tief, tief schwarz. Oder der Schatten ist tief, tief schwarz. Und so ein schwarzer Schatten, den gibt es natürlich in den nordischen Ländern nicht. Das ist wirklich das Land mehr für Schattierungen, für mehr grau-schwarz. Ja? Also ich glaube, dass diese Empfindung zu dem Schwarz auch ganz stark mit dem Licht zu tun hat. Setze an Drehorten, gehe ich eben von diesem Schwarz als Anfang aus, als eine Form von Reinheit, sagen wir mal. Fred Kellermann, Filmautor, Regisseur, Kameramann. Das ist vielleicht ein seltsamer Begriff im Zusammenhang mit Schwarz, weil man oft bei dem Begriff Reinheit an Weiß denkt. Aber Weiß ist eigentlich Fülle. Weiß ist eigentlich das komplette Spektrum von Farben, was reflektiert wird. Während Schwarz eine Art Leere bedeutet vielleicht und damit aber auch eine Reinheit, eine Klarheit, in der alles möglich ist. So ist eben der Vorgang, wenn ich zum Beispiel Licht setze für Filme, dass ich eben von diesem Schwarz ausgehe, von dem Nichts, sagen wir mal, oder von dieser Reinheit, wo noch nichts bestimmt ist, und in dieses Schwarz dann das Licht setze und aus dem Schwarz heraus dann die Gegenstände zum Beispiel oder die Architektur modelliere und entstehen lasse. Also alles ist im Schwarz schon potenziell vorhanden, aber die Frage ist immer, worauf man das Licht wirft, was dann eben sichtbar wird. Astro Black Mythology, Astro Timeless Immortality, Astro Thought in Mystic Sound, Astro Black of Outer Space, Astro Natural Darkness Dark, Astro Reach Beyond the Stars, out to endless endlessness, Astro Black. Es gibt ja in der Physik zum Beispiel, in der Astronomie, sehr interessante Phänomene von des schwarzen Lochs oder der schwarzen Energie, schwarzer Materie oder sogar schwarzer Strömung. Aber das Unbestimmte kann trotzdem eine sehr starke Energie natürlich haben. Eine große Präsenz. Dunkle Energie ist noch mysteriöser. Dunkle Energie ist eine Art von Energie, die das ganze Universum beeinflusst, also die Ausdehnung des Universums beeinflusst. Aber wir haben keine Ahnung, was es ist. Daniel Baumann, Physiker. Es ist nicht gewöhnliche Materie, nicht gewöhnliche Energie. Es hat ganz komische Eigenschaften, also Eigenschaften wie, es hat negativen Druck. Das heißt, Wenn man diese Materie komprimiert, anstatt dagegen zu drücken, wie normaler Druck, also wenn du ein Gas komprimierst, wird es immer schwieriger, das Gas zu komprimieren. Diese Art von Materie, wenn man versucht, die zu komprimieren, wird es immer einfacher. Die Art von Energie ist dafür verantwortlich, dass das Universum heute beschleunigt, nicht abbremst und nicht langsamer wird, sondern beschleunigt expandiert. Das ist entdeckt worden vor 10 Jahren. Keiner hat gedacht, dass es sein kann. Jeder hat gedacht, wenn wir anschauen, wie das Universum expandiert, mit der Zeit muss es immer langsamer werden, weil Gravitation immer anzieht. Diese dunkle Energie kreiert eine Art von Antigravitation. Das heißt, beschleunigt die Expansion des Universums mehr und mehr. Das ist etwas, was niemand erwartet hatte. Und zu erklären, was diese dunkle Energie ist, ist vielleicht das größte Puzzle, das man hat im Moment in Physik. Astro Black and Cosmos Dark. Astro Black and Cosmos Dark. Dunkle Materie und schwarze Löcher haben beide zu tun mit Licht. Also schwarzes Loch ist eine Region, wo Licht nicht entkommen kann. Das heißt, wenn man versucht, von dieser Region Licht auszusenden, kommt es immer wieder zurück. Von außen sieht man kein Licht, deswegen nennt man es schwarz. Das Universum selbst ist in gewissem Sinn auch ein schwarzes Loch in umgekehrter Zeitreihenfolge. Also wohingegen ein schwarzes Loch kollabiert zu einer Singularität, zu einem Punkt. Das Universum expandiert von dem Punkt heraus, von dieser Singularität, dem Urknall. Also manchmal kann man vergleichen den Urknall mit der Zeitumkehrung der Formation eines schwarzen Loches. Ja, also wenn ich schwarz höre, dann denke ich unmittelbar an den Bedeutungshorizont der Dunkelheit. Dietrich Winzer, Psychotherapeut. Die Dunkelheit ist ja in der Geistesgeschichte des Abendlandes assoziiert mit der Finsternis, und zwar mit der Finsternis des Mittelalters. Und um einen Gegenbegriff sozusagen erleuchtend ins Spiel zu bringen, das Siècle de Lumière, Da sieht man, wie in diesem Zusammenhang eben Wissen oder Unwissenheit mit Licht oder Dunkelheit verbunden wird. Ich meine auch, dass dieser alte griechische Begriff Nous gleichzeitig für Licht und für Bewusstsein steht. Also das, was sozusagen am Anfang der Menschheitsgeschichte die erstmal ausgeliefert ist an die Mächte des Universums, steht, ist, dass sie ein Licht finden, nämlich das Licht der Erkenntnis, um zur Wissenschaft zu gelangen. Wenn man sich auch das Buch der Genesis anguckt, im Alten Testament, die Schöpfung beginnt mit der Dunkelheit. Der erste Tag beginnt mit der Dunkelheit und der zweite Tag beginnt mit der Dunkelheit. Und immer heißt es, es war Abend und es war Morgen der erste Tag. Die Dunkelheit ist das, aus dem alles hervorgeht. So wie aus dem Schweigen der Klang oder der Ton hervorgeht und aus dem Nichts etwas hervorgeht und eventuell alles am Ende wieder in Dunkelheit schweigen und nichts zurückfallen. Und deswegen ist die Basis für mich, wenn ich zum Beispiel Drehorte beleuchte, die Dunkelheit. Ich fange mit der Dunkelheit an und setze in die Dunkelheit das Licht und überlege mir sehr genau, was will ich sehen, wie hell will ich einzelne Teile des Bildes sehen. Und danach bestimme ich die Lichtintensität, mit der bestimmte Objekte, Menschen getroffen werden und beleuchtet werden. Das heißt, ich gehe nicht von der Helligkeit aus und reduziere dann das Licht, sondern ich gehe von der Dunkelheit aus und setze in die Dunkelheit das Licht. Das ist ein Irrtum, ist zu glauben, je mehr Licht, desto mehr kann man sehen. Unter Umständen kann man je weniger sehen, je mehr Licht man drauf wirft. Beuys sagt, schwarz, die Dunkelheit, ist nicht verbunden mit Kälte, sondern mit einer großen Kraft. Das Denken selbst ist Skulptur, ist Plastik. Zwar ist auch der durch den Willensakt gebildete Tunnel eine Form, wenn auch dunkel, aber prozessual kommt dies eigentliche Imago heraus, also die eigentliche Gestalt. Ich sage Imago, denn es ist ja wie bei der Entstehung des Schmetterlings auch so, dass die Made erst einmal in einem Tunnel liegt. Da ist alles dunkel und abgeschlossen und auf einmal erscheint ein Imago am Ende des Prozesses. Und auch im Arabischen, meine ich, ist das Zeitalter der Jahiliya, die Zeit vor Mohammed, verbunden mit Dunkelheit. Und ich meine, nicht umsonst verehren die Muslime in Mekka diesen riesigen schwarzen Stein, die Kaaba, die eigentlich noch aus vorislamischer Zeit stammt und von den dort ansässigen Animisten verehrt wurde. Und da, finde ich, sieht man wunderbar, wie sozusagen an einem Objekt der Übergang vollzogen wird von dem Nichtwissen zum vermeintlichen Wissen und wie trotzdem gewisse Symbole treu erhalten bleiben. Wenn man etwas in Aberglauben, Bücher hineinschaut, spielt die Verwirkung eine große Rolle. Die schwarze Katze ist nicht nur schwarz, sondern sie hat auch irgendwie eine beängstigende Wirkung. Und auch die Schutzfarbe, dass schwarze Kleider auch eine Form der Abwehr haben, Schutzfarben gegen die Dämonen, die traditionell natürlich finster sind. Und die Kleidung passt sich sozusagen an, indem sie sich selber Mimikrei anpasst und da einen Schutz entwickelt. Ich denke nur, dass in diesen abergläubischen Bräuchen sehr viele Erfahrungen drinnen stecken. Die schwarzen Kerzen werden nur in Bayern gemacht, hier in Altötting. Die Leute haben früher bei schlechtem Wetter, wenn Gewitter aufzog, die Kerzen angezündet und zur schwarzen Madonna gebetet. Und es hat wunderbar geholfen. Dieser Brauch, der wird auch heute noch gemacht und die schwarzen Kerzen werden bei uns angezündet. Und diese schwarzen Kerzen heißen Gewitterkerzen. Wir sind nicht immer sicher. Schwarz. Eine Farbe oder die Abwesenheit jeglicher Farbe? Oder, wie es der mystische Sufi-Dichter Rumi umschrieb, die Aufzehrung aller Farben, den Zustand der Seligkeit, in dem sich das Göttliche offenbart und den Initiierten entzückt. Gibt es ganz viele Madonnenbilder in Loreto, in Altötting, in Czenstochau stehen Bilder von schwarzen Madonnen. Michael Vogt, Autor. Es gibt sehr viele Theorien darüber, wie es zu dem Schwarz kommt. Eine Zeit lang hat man versucht, das damit zu erklären, dass die Bilder einfach verrußt sind durch Kerzenruß und dadurch schwarz geworden. Das wäre ein großes Wunder, weil die Bilder dann sehr selektiv verrußt wären, weil nur die Gesichter schwarz geworden sind, aber die Farben in den Gewändern immer noch brillant und wunderbar vorhanden sind. Also das stimmt wohl so nicht. Schwarze Madonna? Schwarze Madonna von Altötting. Da ist die schwarze Madonna. Ist das nicht irgendwie von... durch das Wunder dann auch geschenkt. Da ist ein Mesner drin. Aber durch das große Wunder halt dann, also was da passiert ist, also ja, da mit dem Kind, das wo ja. da vom Mörnbach rauf, ja. Da ertrunken ist. Und da ist die Frau dann rauf zu der schwarzen Madonna und hat es auf dem Altar gelegt und hat gebetet und auf einmal hat das Kind wieder die Augen aufgemacht. Und seit dieser Zeit, 1489, als die Wunder geschehen mit den Kindern, hat sich so rumgesprochen, kommen die Pilger nach Altötting. Seitdem ist das Wallfahrt geworden. Diejenigen, die Mutter Gottes geholfen hat, haben sie solche Votivtafeln gemalt und als Danke drumherum die Gnadekapelle und drinnen die Gnadekapelle mehr als 2000 Votivtafeln. Oh. Die Sinti haben eine sehr schöne Erklärung. Die Sinti, die ja in St. Marie de la Mer jährlich ihre Wallfahrt feiern, haben eine schöne Erklärung, weil sie sagen, wir, also die sogenannte arische Rasse, stammt aus Indien. Und die Inder waren schwarz und die Madonna kam aus Indien zu uns und ist aus dem Meer gestiegen. Auffallend ist, dass es viele Kulte gibt, in denen die schwarze Madonna in einer Prozession aus dem Meer getragen wird. Das heißt, die Mutter unseres Gottes kommt von weit her, aus einer ganz anderen Kultur, übers Meer zu uns. Indien hat eine Göttin, die sehr schwarz ist, und sie ist einer der wichtigsten Göttinnen der Hindus oder Inder, heißt Kali. Bibla Basu, Mitarbeiter von Reach Out. Kali ist auch die Farbe schwarz. Daher ist es nicht ganz so klar wie in Europa, dass schwarz nur negativ ist. Trauerkleider ist nicht schwarz, sondern weiß. Ode an einen Stern. Schwarz war die Nacht. Und ich schlich durch die Straße, in meiner Hosentasche der Stern, den ich geklaut. Hoch oben in einem Haus, in der grenzenlosen Nacht, nimmt sich jemand einen Stern. Im Augenblick, da er ihn in der Tasche hat, beginnt seine Odyssee. Pablo Neruda. Ich bin Aziz Guerhil aus Isabela. Es gibt ein Art von Feiern in dieser Gnawa Musik. Und diese Art heißt Lila. Lila bedeutet in Arabisch eine Nacht. Und Nacht natürlich steht für Schwarz. Und diese Nacht Gnawa wird abends erst nach dem Sonnenuntergang bis dem nächsten Tag morgens früh. Und das ist so eine Art von Musiktherapie, weil kommen alle Leute, die in dieser Musik interessiert sind, und die lassen sich mit Rhythmus genauer in ein Trance fahren. Und um diese Nacht genauer zu feiern, es gibt ein Ritual. Und der Ritual ist, eine schwarze Ziege zu schlachten. Diese schwarze Ziege als Opfer für die Geister. Der schwarze Mann. Schwarz wie die Nacht. Das Nichts ist schwarz. Fiori, der schwarze Hengst. Politik, die schwarzen Partei, sehr rechts, faschistisch. Schwarz ist die Abwesenheit des Lichtes. Schwarz ist einerseits Eleganz, aber hauptsächlich wird es negativ besetzt. Schwarz ist das Nichts, die Leere. Schwarz hebt aber auch das Besondere hervor. Es symbolisiert Macht und Reichtum, das Edle in uns Menschen. Als Farbe der Kleidung von Geistlichen wird Schwarz zum Sinnbild von Demut, Bescheidenheit und Weltverneinung. Die Farbe des Bösen als Schutz gegen das Böse wird zum Zeichen für das Gute, für Geist, Klausur und Innerlichkeit. Im Zen bedeutet das tiefste, vollkommene Schwarz die Verneinung aller Gegensätze, also absolute Bejahung und höchste Freiheit. Ein schwarzer Kreis, als Linie oder vollschwarze Scheibe, steht für Erleuchtung. Schwarz kleidet uns gut. Aber Schwarz ist auch illegal. Schwarzarbeit. Der Kaminkehrer geht zum Schwarzarbeiten, was nicht heißt, er verdient ein Schwarzgeld, sondern es heißt, er geht aufs Dach zum Kaminkehren und arbeitet mit dem Ruß und wird deswegen schwarz. Bernd Pabel, Kaminkehrer. Der eigentliche Begriff Glücksbringer rührt wahrscheinlich daher, weil die Kaminkehrer im Mittelalter oder in früheren Jahren dafür da waren, um die Kamine und die Schornsteine sauber zu halten, damit sich die Kamine nicht selbst entzünden können und dadurch keine ungewollten Brände entstanden sind. Und dadurch ist wahrscheinlich irgendwann dieser Brauch aufgekommen, dass der Kaminkehrer Glück bringt, weil er da war und keine Brände mehr entstanden sind. Sehr viele Leute glauben nach wie vor an den Glücksbringer, an den Kaminkehrer. Und wenn man einen auf der Straße sieht, wird er sehr gerne angefasst oder man reibt an einem goldenen Knopf. Man wünscht sich gegenseitig Glück und ja, von dem her ist es einfach, der Glücksbringer ist der Kaminkehrer, der Schornsteinfeger. Das schwarze Gewand wurde aufgrund natürlich der Rußverunreinigungen gewählt, damit man nicht als so dreckig wirkte. Und das weiße Halstuch ist im Endeffekt zum Arbeiten ein schwarzes Halstuch und wird nur also als weißes Halstuch zum Erkennungsmerkmal genommen oder für Hochzeiten oder an Silvester zu gratulieren. Ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich immer alles schwarz, weil es eh dreckig werden würde durchs Arbeiten. Ich sehe schwarz. Ich wurde schon oft in meinem Leben angeschwärzt. Ich lehne Schwarzarbeit ab. Ich fahre immer schwarz. Schwarze Netzstrümpfe, überhaupt die Nacht, die geheimnisvoll ist, weil man nicht alles sieht. Schornsteinfeger, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Niemand. Und dann rennen alle los. Meine Großmutter in Rumänien, die hat immer über Zigeuner gesagt, die Schwarzen kommen, Vorsicht. Und es war gleichzeitig so diese abwertende, fremdenfeindliche Charakterisierung der Zigeuner, also des fahrenden Volkes, auch den Kindern gegenüber so etwas wie Vorsicht, da kommt das Dunkle, das Schwarze, das Böse. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind weitergegebene Dinge, die werden von den Eltern auf die Kinder weitergegeben, einfach mit den Worten dunkel, schwarz, pass auf, da ist Gefahr für dich. Das ist etwas, was Kinder so nicht unbedingt haben. Das ist etwas, was durch Erziehung entsteht. Diese Abneigung gegen das Dunkle, diese Abneigung gegen jemanden, der dunkle Haut hat. Diese Idee, dass schwarze Menschen krimineller sind, obwohl das so in dieser Deutlichkeit heutzutage wenige Polizeibeamten oder auch Politikerinnen und Politiker zugeben. Aber diese Idee ist sehr tief verankert in der Gesellschaft und in den Menschen. Sie glauben das auch sehr stark, dass es so ist. Und das ist eine ganz alte Geschichte. Das heißt, aus der Kolonialzeit entstanden, Schwarze ist gefährlich, Schwarze ist bestialisch, hat nur ein Verständnis von Sexualität, also sehr, sehr tief sexorientiert. All diese Ideen sind sehr tief verankert. Daher empfinden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sehr wenig Unrecht, wenn sie schwarzen Menschen gezielt kontrollieren, weil sie auch tief davon überzeugt sind, dass die schwarzen Menschen höchstwahrscheinlich irgendwas Illegales machen, weil das in ihrer Natur, weil das im Blut ist. Wir, die Leute, die dunkler als blau sind, wollen wir in dieser Stadt einfach rumstehen, bis das wirklich eintrifft, was die anderen uns prophezeien? Wir sind für nichts zu gebrauchen, sagen sie. Kindische Trottel, fauler Hund. Das können wir doch nicht so leicht hinnehmen. Oder ist es schon so weit mit uns gekommen? Wir, die Leute, die dunkler als blau sind, das ist doch keine Zeit der Rassentrennung. Ich meine auch die Braunen und die Gelben. Hey du, gelbes Mädchen, kannst du das nicht sehen? Ich bin dunkel wie das Wasser in einem Brunnen. Wenn du das nur verstehen würdest, dann würdest du deine Farbe erkennen, so wie ich die meine. wenn ich jetzt mich mit meinem Schwarzsein so auseinandergesetzt habe, dann war das eher immer auf so eine positive Art und Weise. Daryl Kennedy, Lateinlehrer. Ich habe eine coole Mutter und halt auch eine gute Ethiklehrerin gehabt in der Zeit und war dann relativ früh eben dran an Jimi Hendrix und Malcolm X und dann auch mal irgendwie Bob Marley. Und dann habe ich halt irgendwie so geschaut, was es für Künstler, was es für Intellektuelle, was es für Sportler, was es überhaupt für Leute gibt. Und habe mich dann eben damit mal eine Zeit lang so ganz intensiv beschäftigt, so mit den Black Panthers auch, wie das dann, also da war ja auch eben dieses Black is beautiful und eben wie man sich praktisch aus dieser schlechten Situation eben was Gutes machen kann und dass man irgendwie stolz sein soll. Ich habe auch mal im Asylbewerberheim gearbeitet, da bin ich mit so einem Iraker hingegangen, der den Antrag gestellt hat, und dann haben die Leute mit mir so komisch Deutsch gesprochen, gesagt, verstehen Sie mich, nur weil der Iraker heller war, haben die gedacht, das ist mein Betreuer. Also es gibt schon so witzige Sachen und der konnte kein Wort Deutsch eigentlich. Da muss man einfach die Leute ein bisschen sensibilisieren. Wenn ich an meine Praxis denke, an die Kindertherapien, dann sehe ich auf diesen Zeichnungen und Bildern der kleinen Patienten ganz deutlich immer da, wo Angst und Schrecken ist, da taucht Schwarz auf. Schwarz steht für Angst, für Trauer und auch für das Fremde und Unverstandene, was bedrohlich wirkt. Dann denke ich auch daran, wie in der Pubertät oft die jungen Mädchen, die sich von dem Elternhaus abgrenzen wollen, oft ganz demonstrativ schwarze Kleidung wählen oder sich die Haare schwarz färben, als ob symbolisch die Nichtfarbe schwarz mit der Negation der elterlichen Ideale einhergeht. Bevor die Adoleszenten sich selber gefunden haben, haben sie erstmal eine Lust an der Ablehnung und vielleicht auch an der Zerstörung, manchmal auch an der Selbstzerstörung. Und es wird oft schwarz unterlegt. Dann denke ich an die unheimlichen Kindergeschichten, wo der Zauberer einen schwarzen Umhang trägt oder Batman kommt mit einem schwarzen Umhang oder einer schwarzen Maske daher. So scheint es ganz wichtig zu sein, dass in der psychischen Entwicklung dieses Wechselspiel zwischen Hell und Dunkel, zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Geheimnis und Wissen, immer im Wechselspiel zwischen Schwarz und Weiß stattfindet. Mir fällt ein schönes Beispiel von Freud ein, der auch über die Dunkelheit viel geschrieben hat, die Angst vor der Dunkelheit, und eine schöne Geschichte von einem Kind. Er hört das Kind nebenan es zu seiner Tante sagen, die im anderen Raum ist, es ist so dunkel, ich fürchte mich, sag etwas. Und die Tante sagt, ja, du siehst mich ja gar nicht, das hilft doch nichts. Und da sagt das Kind, wenn jemand spricht, dann wird es hell. Also wo auch dunkel und hell mit der Sprache zusammengebracht ist. Aufhellen, was wir gebrauchen, das Wort, dass eine Form kommt, aber der Hintergrund, den sollte man nicht vergessen. Also man kann nicht die Angst wegstreichen. Dann kommt ein völlig steriles Leben heraus, wo alles nach Punkt funktioniert. Also ein Computer hat nie Angst. Den können Sie drücken, wo Sie wollen, der tut es oder tut es nicht. Und das Menschliche ist, dass man Affekte entwickelt und nicht bloß funktioniert. Zur Einstimmung. Weiß auf Schwarz wird Schwarz auf Weiß. Wie Schnee. Wie wer war schwärzlich weinend. Weißer als im Aug das Weiß. War wer weiß, wo zuerst geschwärzt im Auge? Weißer als der Schnee. Im Aug des Feindes rauchend schwarz auf weiß, genauso leer wie schwarz auf weiß, getrost nach Haus getragen. Weißer als das Weiß im Auge. Wissend, wer weiß, wo zuerst geschwärzt, wie schwarz auf weiß, viel weißer als der Schnee im Auge. Und genauso leer. Franz Mohn. Ein absolutes für die Nacht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind, ist die Naivität der Lehre an Erkenntnis. So hat das Hegel in der Phänomenologie des Geistes versinnbildlicht, was so viel bedeutet, wie wenn man das Resultat für das Ganze nimmt, ohne die Entwicklung, die zum Resultat führt, zu sehen bzw. diese zu unterschlagen. Wenn man also so naiv ist, das Resultat ohne seine Entwicklung zu nehmen, dann ist man quasi in der Nacht der Erkenntnis oder des Nichterkennens. Und dann ist das Absolute leer. Das Absolute, der absolute Geist, aber entwickelt sich ja durch alle Stufen in dialektischer Form, bis er wieder sozusagen zum Absoluten, aber in entwickelter Form wird. So wie am Ende des Lebens sich der Sinn des Lebens ergibt, mit dem letzten gelebten Tag. Wenn man sich nicht die Mühe gibt zu erkennen, dann erkennt man eben nur ganz naiv das, was man gerade sieht, ohne zu verstehen. Und beim Hegel geht es ja um die Phänomenologie der Wahrnehmung, also um die Komplexität dessen, was Wahrnehmung ist. Ja? Und das einfache, naive Erkennen ist einfach das Gegebene, was gerade da ist, für das Ganze zu nehmen. Bei Celan gibt es das sehr bekannte Gedicht Die Todesfuhre. Sie fängt an, schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags, wir trinken sie nachts. Da kommt die schwarze Milch der Frühe, wo das Helle in das Schwarze umschlägt. Nicht bloß ein Gegensatz oder ein Kontrast, sondern ein Umschlagen. Und der Tod mischt sich in das Leben ein. The fact that there are women in black vigils all over the world and certainly all over the country standing for peace and still in Israel. Mein Name ist Helga Kant. Ich bin die Gründerin der Kölner Frauen in Schwarz. Diese Gruppe habe ich 1990 gegründet aufgrund einer Begegnung in Berlin mit Alisa Fuß, damalige Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte. Diese Frau hat sich in Berlin vor Ort vehement auch für die Belange der Palästinenser eingesetzt. Und ihr Credo ist mir noch in den Ohren, wir müssen brückenbauende Projekte für die Palästinenser ins Leben rufen. Als ich zurückkam, wieder nach Köln, war mir klar, ich gründe eine Gruppe, die sogenannten Black Women in Köln, habe mich dann aber rückversichert, vorher bei den Gründerinnen, Rachel Freudenthal, ab diese Frauen in Israel-Palästina, die diese Bewegung ins Leben gerufen haben mit Beginn der ersten Intifada 1987. Aber das Wünschenswert ist, dass deutsche Frauen eben so eine Gruppe hier in Köln aufbauen. Und ich habe das platziert bekommen mit einem Ja. Und dann war es einfach so, im Juli war dieses Seminar in Berlin. Und im Herbst haben wir schon auf der Straße unsere erste Mahnwache gehalten. Und natürlich, die Farbe Schwarz ist in unserem Kulturkreis, bedeutet Trauer. Was die Kriege dann uns hinterlassen an Trauer, gerade Frauen. Die Kriege werden von Menschen gemacht, aber auch den Frieden. Dieses Schwarz, das möchten wir einfach eines Tages ablehnen, dass wir nicht mehr zu trauern brauchen, wofür wir auch stehen, für mehr Gerechtigkeit. Mit dem Rock von Cartoon und dem gelben Tuch und den Augen der schwarzen Seen, ohne Geld und Talent und doch mit genug vom Schwarzer, das sie offen trug, bis zu den schwärzeren Zehen. Das war die Hanna Kasch, mein Kind, die die Gentlemen eingeseift. Die kam mit dem Wind und ging mit dem Wind, der in die Savannen läuft. Schwarz wird im Metal generell mit Film verbunden. Es ist eine wichtige Farbe für die Musik, weil sie zeigt Gefühle und Eindrücke der Musik. Florian Weininger, Schüler. Sie wird oft in Verbindung gebracht mit Leuten, die Metal hören, weil seit den 80er Jahren eben diese schwarze Bewegung sehr im Kommen ist. Nicht nur, dass Leute Metal schwarz tragen, sondern sie benutzen die Farbe auch als so eine Art Lebensgefühl. Das nicht bedeutet, dass alle Leute, die Metal hören, gleich düster oder depressiv sind, aber man fühlt sich trotzdem sehr stark zu dieser Farbe hingezogen und verbunden. Also viele Leute, die sich mit dem Metal verbunden fühlen, verbinden mit dem Gefühl Schwarz möglicherweise viele familiäre Probleme miteinander, allein sein oder in der Schule gemobbt werden, Zum Beispiel bei mir war das so, dass der Metal hat mich zu einem Außenseiter gemacht. Ich war in der Schule und unter meinen Freunden der Einzige, der diese Musik gehört hat. Und ich verbinde Schwarz als eine sehr starke Farbe, um sich selbst durchsetzen zu können gegen andere Leute, die zum Beispiel dich aufgrund deiner Musik mobben, da das ein Vorurteil ist und du musst dagegen stark sein. Und deswegen verbindet man mit der Farbe Schwarz sowohl was Melancholisches, also wie Alleinsein oder eine Depression, aber zudem auch ein starkes Gefühl, das im Alleinsein stark sein. Viele Leute kleiden sich komplett in Schwarz mit langen Ledermänteln und langen Stiefeln, um eben ihre Verbundenheit zu der Musik zu zeigen. Viele Leute kennen das nicht und fühlen sich deswegen wahrscheinlich eingeschüchtert und wollen dann oft mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Oft entstehen Vorurteile deswegen, wie Satanist oder, weiß ich nicht, Emo, Gothic, alles Sachen, die nicht stimmen. Und deswegen ist man stark verbunden mit der Farbe Schwarz. Denn obwohl man oft gegen Wände läuft, wenn man sich so präsentiert, möchte man das trotzdem und wird auch nicht damit aufhören, nur weil andere Leute sagen, dass man das soll. Deswegen fühlt man sich sehr verbunden zu der Farbe Schwarz. Schwarz kann auch, wie bei den Surrealisten, für Erotik stehen. So endet der Roman L'Anglais décrit dans le Château fermé von André-Pierre de Mandillarque mit dem Satz: Eros ist ein schwarzer Gott. Siach. Black. Aswad. Noir. Aswad. Kommt uns her. Kommt uns her. Kommt uns her. Nero. Siach. Schwarz. Siach. Schwarz ist der Rahmen der Seele für mich. Schwarz saugt auf. Schwarz ist essentiell. Ja? Ich mag aber nicht das Schwarze, das eine Arbeitskluft ist. Künstlerschwarz, Architektenschwarz, Intendantenschwarz. Da distanziere ich mich dann plötzlich von der Farbe Schwarz und denke, es ist natürlich eine große Kunst, Farben auch zu mischen. Und dann schaue ich mir die Renaissance-Bilder an, wie sie grün mit rosa, Pistazienfarbe, also diese ganzen Farbkombinationen, Veronese, Raphael, das muss man können. Also wenn die Liebe zu Schwarz die Unfähigkeit bringt, für uns Farben überhaupt zu erkennen und Farben nebeneinander stellen zu können, das empfinde ich als einen Verlust. Schwarz ist natürlich auch die Nacht, es ist die Ruhe, es ist die Konzentration. Schwarz ist, ja, das ist auch die Konfrontation mit sich selber. Wenn man in einen Brunnen schaut, zum Beispiel, das Wasser in einem Brunnen, es ist wie ein schwarzer Spiegel. Also es ist für mich gerade die Kondensation von allem, vom Gefühl her. Genauso wie die Nacht für mich wie eine Decke auch ist, die alles umfasst und umfängt und umhüllt. Das Weiße ist für mich etwas, gibt alles ab. Und das Schwarze nimmt geradezu alles auf. Und das Schwarz so nimmt, wie es eigentlich ist, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, dem zu begegnen. Schwarz auf Schwarz. Ein Feature von Grace Yoon. Es sprachen Kerstin Fischer und Simon Roden. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Beate Braun. Regie Grace Yoon. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.